بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد meine geehrten Geschwister im Islam, wir machen weiter in unserer Aqida-Reihe, die wir angefangen haben. Und heute werden wir inshallah die kleine Risale vom Sheikh durchnehmen, Tafsir Kalimat Tawhid. Der Sheikh wird ja über das Wort La ilaha illallah sprechen. Was es bedeutet, was ist der Tafsir, was verstehen wir darunter? Und bevor ich mit dem Buch anfange, möchte ich euch kurz vorab das mitgeben. Worum es geht, ist La ilaha illallah. Und La ilaha illallah ist der Schlüssel fürs Paradies. Wegen La ilaha illallah wurden Himmel und Erde erschaffen. Wegen La ilaha illallah gibt es Paradies und Hölle. Und wegen La ilaha illallah werden wir geprüft und abgefragt werden und unsere Rechnung bekommen. Und dieses Wort La ilaha illallah ist das Wort zum Eintritt in den Islam. Doch La ilaha illallah hat Säulen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Hat zwei Säulen. Es hat La ilaha und illallah. Und die Gelehrten sagen zwei Säulen. Einmal Ablehnung, An-Nafi, und einmal die Bestätigung, Al-Ithbat. Dass du alles ablehnst, was angebetet wird, und Allah subhanahu wa ta'ala bestätigst. Also, um das kurz zu erklären, wenn wir sagen im Arabischen La ilaha illallah, dann ist das wirklich eine Ablehnung von allem anderen, was es gibt, und Bestätigung von der einen Sache. Also wie wenn ich sage, keiner steht hier im Raum außer Ahmed. Das bringt einen dazu zu sagen, es gibt wirklich keinen einzigen, der steht außer Ahmed. Aber wenn ich nur sagen würde, Ahmed steht, würde nicht ausschließen, dass andere auch stehen. Ja? Und genauso ist es auch mit dem Wort La ilaha illallah. Das alleinige Ablehnen reicht nicht. Also nur wenn ich sage La ilaha, reicht nicht. Also wenn ich nur ablehne, wenn ich nur alles ablehne, dann bin ich ein Atheist. So wie die Atheisten sind. Alaikum salam. So wie die Atheisten das machen, die lehnen alles ab, alles was angebetet wird, tun sie ablehnen und sie tun nichts bestätigen. Und wenn wir nur bestätigen würden, dann würde das auch nicht reichen. Dann wären das wie die Juden und die Christen. Weil die Christen zum Beispiel, sie bestätigen Allah subhanahu wa ta'ala, sie bestätigen Allah subhanahu wa ta'ala, doch sie tun nicht die Anbetung anderer ablehnen. Sie sagen, ja, wir beten, Allah können wir anbeten, aber wir können auch andere anbeten. Und es gibt andere Sekten, andere Gruppierungen, die das auch machen, die sagen, wir beten Allah an und er ist unser höchster Herr, aber wir beten auch die noch an. So wie die Mushrikin das früher gemacht haben. Und wir werden dazu inshallah noch kommen. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist für uns, dass wir haben Ablehnung und Bestätigung. Das ist La ilaha illallah. Dass wir alles ablehnen, was angebetet wird, außer Allah, und dass wir Allah einzig allein die Anbetung zusprechen. Nichts anderes, niemand anderes gebührt die Anbetung. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Wir übersetzen das zwar, es gibt keinen Gott außer Allah. Und das ist die wörtliche Übersetzung. Aber die Bedeutung ist, es gibt keinen, der Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Weil andere werden angebetet. Andere Leute tun andere Sachen anbeten, andere Götzen anbeten. Doch sie haben nicht das Recht dazu. Nur Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht dazu, angebetet zu werden. Und das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Und es ist sehr, sehr wichtig, diese Sache zu verstehen. Das wollte ich euch vorab mitgeben. Und das ist, was der Sheikh hier erklärt. Weil er wurde gefragt, und ich werde das inshallah wie immer machen, ich lese auf Arabisch vor und dann übersetze ich das. Er sagt hier, سؤال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن معنى لا إله إلا الله فأجابه بقوله اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. Sagt der Sheikh, wurde gefragt von nach der Bedeutung La ilaha illallah, und er hat geantwortet, wisse, möge Allah zu dir barmherzig sein. Und das ist eine Sache, die er fast immer macht. Er sagt zu dir, wisse, nicht nur denke, überlege. Er sagt, wisse. Und dann macht er Dua für dich. Rahimakallah, möge Allah dir barmherzig sein. Möge Allah dich segnen. Möge Allah dich darin erfolgreich machen. In diesem Wissen, was du erlangen möchtest. Dass dieses Wort eine Trennung zwischen Kufr und Islam ist. Das hast du gerade gesagt. Eine Trennung zwischen Nicht-Muslim und Muslim. Zwischen Islam und allem anderen. Ja, das ist zwischen Kufr, zwischen Unglaube und Glaube. Dieses Wort La ilaha illallah ist die Trennung zwischen Kufr und zwischen Islam. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ein Sahabi, als sie im Krieg waren und den, er ist hinter einem hergefolgt und er ist hingefallen und der wollte auf ihn einstechen. Und dann hat er gesagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ja, und er hat ihn trotzdem erstochen. Und es wurde dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und er hat dann gesagt, ja Rasulullah, aber der hat es nur gesagt, weil er Angst hatte, weil er nicht getötet werden würde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, was machst du mit La ilaha illallah am jüngsten Tag? Und das hat er so oft gesagt, er sagt, ich wünschte, ich wäre erst heute zum Islam konvertiert, erst danach, subhanallah. Er sagt, was machst du mit La ilaha illallah? So gewaltig ist La ilaha illallah. So gewaltig ist La ilaha illallah. La ilaha illallah, das verändert das komplette Leben. La ilaha illallah, es macht aus Dunkelheit Licht. La ilaha illallah macht aus Problemen eine Lösung. Subhanallah. Deswegen, dieses Wort ist ein gewaltiges Wort. Es ist eine gewaltige Aussage. Und es ist sehr schwer in der Waagschale. Es ist sehr schwer in der Waagschale. Und wir kennen diesen Hadith, wo der Mann kommt am jüngsten Tag mit 99 schlechten Taten. Und er wird auf seine schlechte Waagschale gelegt. Und er sagt, oh, ich hab's vermasselt. Ich komme in die Hölle, definitiv. Was soll mich noch retten? Und dann wird gesagt werden, bring mal so ein Stück Blatt, also so ein Zertifikat oder so ein Teil. Sagt er, was soll dieses Blatt, was soll mir das bringen mit 99 Riesensünden? Und dann wird dieses Blatt draufgelegt und alle 99 Sünden fliegen in die Luft. Und sagt, dieses Wort, dieses Blatt, auf diesem Blatt steht La ilaha illallah. Rettung vor dem Feuer. La ilaha illallah ist Rettung vor dem Feuer. So wie Hudhaifa einst gefragt wurde, radiallahu, er wurde gefragt, weil er ist derjenige, der am meisten über Zeichen der Stunde berichtet hat. Und er hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, in dem die Leute nichts mehr kennen, nur noch sagen, ich hörte meine Eltern sagen, La ilaha illallah. Oder ich hörte meine, und die sagen, La ilaha illallah. Und die machen nicht, die beten nicht, fasten nicht und tun nicht. Und dann sagt er, Dann sagt er, fragen sie, und was bringt ihnen La ilaha illallah? Und der Hudhaifa dreht sich weg. Er sagt, was bringt ihnen La ilaha illallah, wenn sie nicht fasten, wenn sie nicht beten? Dreht sich weg. Er sagt, was bringt ihnen La ilaha illallah? Er sagt, es rettet sie vom Feuer. Es rettet sie vom Feuer. Es rettet sie vom Feuer. Aber wir werden gleich sehen, dass La ilaha illallah, allein es zu sagen, reicht nicht. La ilaha illallah, allein es zu sagen, reicht nicht. Es reicht nicht. Wenn Allah dir barmherzig ist, dann vielleicht reicht das. Aber La ilaha illallah, es reicht nicht, subhanallah. Es sind nicht nur, denn La ilaha illallah ist zwar ein Wort, das wir sagen, aber wenn es so einfach wäre, besonders in Ruhe gelassen zu werden, dann hätten die Mushrikin das damals gesagt. Der Prophet hat gesagt, Qulu La ilaha illallah, sag La ilaha illallah. Dem sagt nein. Willst du unsere Götter zu einem Gott machen? Guck mal, was für eine Antwort die geben. Die haben nicht gesagt, wir sagen das nicht, das hört sich komisch an. Die haben gesagt, willst du unsere Götter zu einem Gott machen? Die wussten, was es bedeutet. Das ist Ablehnung und Bestätigung. Du lehnst ab, du lässt den Kufr, du lässt den Schirk, du machst eine Tat, du lässt sie. Und dann fängst du eine Tat an, die Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Die ihn, seine Anbetung, die ihn allein anzubeten, ist La ilaha illallah, ist die Bestätigung. Und das ist bezüglich La ilaha illallah seine Bedeutung. Diese Säule, in diese zwei Säulen müsst ihr euch merken. Ablehnung und Bestätigung. Nafi wal Ithbat. In jeder Sache, ihr werdet das gleich sehen, in jeder Sache, subhanallah. Und dieses Wort La ilaha illallah hat noch andere Bedeutungen. Der Sheikh wird das hier gleich sagen. Hat noch andere Bedeutungen wie La ilaha illallah. Aber es wird, er sagt hier speziell, Tafsir Kalimat Tawhid. Also Kalimat Tawhid, das Wort des Tawhids. Das Wort des Monotheismus. Dieses Wort, La ilaha illallah, das bestätigt, dass wir die Leute vom Monotheismus sind. Nicht die Christen, nicht die Juden, nicht sonst irgendjemand anders. Denn wir sagen, La ilaha illallah. Wir lehnen den Kufr ab, wir lehnen jenen ab, die Kufr machen, wir lehnen den Unglauben ab und wir bestätigen Allah subhanahu wa ta'ala allein. Wir sprechen nur ihm allein die Anbetung zu. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Diese Anbetung, La ilaha illallah, ist Anbetung gemeint. Dass du etwas machst, dass du etwas tust. Wir haben Kategorien von Tawhid. Wir haben Tawhid in der Herrschaft, Tawhid in Namen und Eigenschaften und wir haben Tawhid in der Anbetung, in den Taten, in Handeln, in Wort und Tat. Und das ist der Grund, warum die Gesandten gesandt wurden. Das ist der Grund, warum La ilaha illallah überhaupt gibt. Nicht, dass ich das einfach so sage, sondern La ilaha illallah musst du mit deinem Herzen dran glauben, was es ist. Du musst wissen, was es ist mit deinem Herzen. Du musst es bestätigen mit deinem Herzen. Dann aussprechen mit deiner Zunge und dann danach handeln. Ohne dieses danach Handeln, ohne diese Kombination, diese drei Kombinationen, ist dein La ilaha illallah nicht richtig. Es ist unvollständig, da fehlt etwas. Das heißt, du hast den Schlüssel nicht ganz erreicht. Du hast das Paradies nicht ganz erreicht. Du hast nicht, also lass dich nicht von jenen gehören, die einfach nur La ilaha illallah sagen und nicht danach handeln. Denn dieses Handeln, subhanallah, wenn du jemanden liebst, wie oft habe ich Brüder und Schwestern gefragt, okay, Schwester nicht jetzt, aber Brüder gefragt. Wie oft habe ich Brüder gefragt, wenn du jemanden, liebst du deine Frau, liebst du deinen Bruder, liebst du deine Mutter? Ja. Und zeigst du auch deine Liebe? Natürlich, mit was? Mit Taten, mit Geschenken, mit Worten. Ja, liebst du Allah nicht genauso viel? A'udhu billah, natürlich, aber warum zeigst du nicht? Warum zeigst du? Allah sagt, du kannst dich mit mir am meisten nennen, mit Taten, die ich für dich Pflicht gemacht habe, die Allah am meisten liebt. Mit Gebet und Fasten und Zakat. Und das ist einfach. Das ist einfach, subhanallah. Und diese Sache ist sehr, sehr wichtig. Denn das trennt uns von den Juden und Christen. Denn was bringt es, wenn du sagst, La ilaha illallah, und du handelst nicht danach? Und du sagst, La ilaha illallah, und legst den Islam recht, so wie du willst. Wo ist der Unterschied zwischen Juden und Christen? Wo ist der Unterschied? Die Christen auch. Die sagen, ich glaube an Gott, aber so wie ich will. Glaubst nicht an deine Bibel? Doch, aber so wie ich will. Die drehen sich und wenden sich. Das ist der Unterschied zwischen uns. Wir lehnen ab, wie andere das erklären. Wir lehnen ab, wie die Ungläubigen das erklären. Wir lehnen ab, wie die Heuchler uns den Islam erklären. Und wir bestätigen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt. Wie uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam uns das erklärt. Das ist ganz wichtig, diese Angelegenheit. Und dieses Wort des Monotheismus wird auch Kalimatul Ikhlas genannt. Das Wort der Aufrichtigkeit. Das Wort der Aufrichtigkeit, weil es verneint den Schirk und bestätigt die Anbetung Allahs. Guck mal wieder. Das ist Aufrichtigkeit. Wenn du Schirk, wenn du Götzendienerei, wenn du Gottesbeigesellung ablehnst, wenn du das von dir wegstreifst und die Anbetung Allahs bestätigst, dann bist du aufrichtig in dieser Sache. Und aufrichtig beinhaltet automatisch, dass du daran glaubst mit Herzen und handelst. Weil wieder das Beispiel der Liebe, wenn du sagst, ich liebe dich, aber du zeigst halt deine Liebe nicht, du sagst nicht, dass du liebst, dann sagt diese Person, wo liebst du mich? Ja, in mein Herz. In mein Herz ist das so. Ja, aber beweise, du bist nie da, du kommst nicht, sogar du beleidigst die Person und schimpfst über sie. Ja, diese Aufrichtigkeit, wenn man eine Sache sagt, das ist für den Gläubigen sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es das Wort der Aufrichtigung, Wort der Aufrichtigkeit. Und es beinhaltet die Aufrichtigkeit im Monotheismus selbst. Die Aufrichtigkeit im Monotheismus und in der Anbetung, wie ich gerade das gesagt habe. Es wird auch das Wort von Taqwa genannt, Kalimatut Taqwa. Es wird auch das Wort von Taqwa gesagt, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fatih sagt, er ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht festhalten. Er ließ die Gläubigen an dem Wort der Gottesfurcht festhalten, dass sie nicht verzweifeln. Er ließ die Gläubigen, die Allah einzig und allein anbeten, die den Schirk ablehnen, die den Monotheismus bestätigen, an dem Wort der Gottesfurcht. Was ist das Wort des Gottesfurcht? La ilaha illallah. La ilaha illallah, wenn du La ilaha illallah es sagst und es meinst mit deinem Herzen und danach handelst, dann hast du Gottesfurcht. Dann bekommst du Gottesfurcht. Ja, diese Sache muss nicht nur aufrichtig sein, es muss auch gottesfürchtig sein und es bringt dich zu Gottesfurcht. Das ist das Wort der Gottesfurcht. La ilaha illallah. Es lässt jeden, der aufrichtig ist, La ilaha illallah zu sagen und es zu meinen und danach handeln, fürchten. Also wenn du La ilaha illallah sagst und es so meinst und danach handelst, dann bekommst du Gottesfurcht. Und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala alleine fürchtest, dann fürchtet alles andere dich. Dann fürchtet alles andere dich. Aber wenn du alles andere fürchtest außer Allah, hast du Problem, subhanallah. Hast du Problem mit dieser Angelegenheit. Du bekommst durch dieses Wort Furcht vor dem Feuer, Furcht vor deinen Sünden, Furcht vor deiner Abrechnung, Furcht vom Herrn der Welten, wenn du vor ihm stehst und er dir deine Sünden zeigt. Guck mal, das und das hast du getan. Das ist La ilaha illa. Das soll, wenn jemand La ilaha illa sagt, all diese Sachen kommen in ihm vor. Deswegen ein Gläubiger, wenn er hört La ilaha illallah, der zittert. Sein Herz zittert und bebt. Er weiß nicht, was mit ihm geschieht, weil er weiß, all diese Sachen kommen vor Augen. Seine Sünden, die Bestrafung, dass er vor seinem Herrn steht und vielleicht er einfach ins Höllenfeuer schmeißt, ohne ihn anzugucken. Subhanallah. La ilaha illallah beinhaltet all das. Gottesfurcht ist eine Tat der Frömmigkeit. Ist eine Tat von Birr, von Göttlichkeit, von Frömmigkeit und von Gehorsam. Es fordert dich nahezu auf, gute Taten zu machen. Jemand, der gottesfürchtig ist, der aufrichtig ist, das kann nicht sein, dass er keine Tat macht. Kann nicht sein, dass er nicht betet. Kann nicht sein, dass er nicht fastet. Weil dann ist er nicht aufrichtig und er fürchtet nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Das fehlt in dieser Sache. Und das fehlt. Das ist dieses Problem haben wir heutzutage überall, meine lieben Brüder. Dieses Problem, dass die Aufrichtigkeit von La ilaha illallah verloren gegangen ist. Dass die Gottesfurcht von La ilaha illallah verloren gegangen ist, das fehlt. Wir sind froh, dass noch einige an dem Monotheismus von La ilaha illallah festhalten. Dass sie sagen, ja, es gibt nur einen Gott. Also selbst das ist schon am Schwinden. Möge Allah uns bewahren. Und es wird auch Al-Urwatul Wuthqa genannt. Wie Allah in Surat Al-Baqarah das sagt, wer die falschen Götter ablehnt, hier wird Ablehnung, wer die falschen Götter ablehnt und an Allah glaubt, der hält sich an der festen Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und hier wurde es als feste Handhabe übersetzt, dieses Urwatul Wuthqa. Also dieses ein Wort, woran du dich festhältst und es wird nicht zerreißen. Und Subhanallah, Al-Urwa ist im Arabischen, kann eine Schlinge sein, die du festhältst, ein Band, oder sogar noch fester, ein Henkel von einem von so einem Topf oder so. Und Al-Wuthqa kommt von Wathaqa, was Vertrauen und Verlassen, vertrauenswürdig und aber auch sicher und fest bedeutet. Das heißt, wir haben hier das feste, sichere Band. Und dieses Band ist das Band des Tawhid. Dieses Wort ist das feste Wort. Das ist feste, sichere Wort. Warum sicher? Weil wer das sicher und fest in seinem Herzen verankert und danach handelt, dem gehört sicher das Paradies. Aber wer nicht daran glaubt mit seinem Herzen und wer nicht danach handelt, der hat ein Problem für Allah subhanahu wa ta'ala. Also er wird sagen, ich habe doch da gesagt, was die anderen gesagt haben. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Also das heißt, wenn du es sagst und danach handelst, aber im Herzen nicht daran glaubst, so wie die Heuchler, werden deine Taten nicht angenommen. Und wenn du es sagst und es mit deinem Herzen glaubst, aber danach nicht handelst, ja, dann wird dieses La ilaha illallah auch nicht von dir angenommen. Subhanallah. Muss man aufpassen. Nur wenn Allah zu dir barmherzig ist am jüngsten Tag. Und wenn wir das riskieren, willst du riskieren und sagen, ja, Allah ist barmherzig. Allah sagt zu dir, wenn du fünfmal täglich betest, ja, fünfmal täglich, ich mache mit dir Vertrag, du kommst sicher ins Paradies. Du sagst, ah, egal. Paradies, ich gehe ein bisschen Hölle, Disco machen. Ja? Manche sagen so. A'udhu Billah. Manche sagen so, das ist von Kuffar diese Sache. Die sagen, in Hölle geht die Party ab und im Paradies ist langweilig. A'udhu Billah. Im Paradies gibt es Sachen, die du noch nie gesehen hast. Sachen, die du noch nie gehört hast. Und Sachen, die du dir niemals in deinem Herzen vorstellen konntest. Subhanallah. Die Hölle im Gegen gibt all diese Sachen auch, nur in umgekehrte Weise. Strafen von denen, die du nie gehört hast. Zerreißen von denen, die du nie gehört hast. Furcht und Angst. Aber das Schlimmste in der Hölle ist, dass du keine Hoffnung hast, da jemals rauszukommen. Denn heutzutage, wenn jemand bestraft wird, wenn er Schmerzen hat, wenn irgendetwas ist mit ihm, selbst wenn er gefoltert wird, es ist eine Hoffnung da. Eine Hoffnung ist da. Muslime, die gefoltert werden, die sagen, egal, wenigstens wenn ich sterbe, Allah verzeiht mir. Der hat Hoffnung. Aber was ist, wenn du dann in der Hölle bist? Bloß weil du La ilaha illallah nicht richtig wusstest, nicht richtig praktizieren wolltest. Dieses Wissen von La ilaha illallah ist sehr wichtig. Wir müssen La ilaha illallah verstehen. Wir müssen es kennen. Viele wissen nicht, was La ilaha illallah ist und sagen es einfach. Sagen, ja, La ilaha illallah. Das La ilaha illallah ist verloren gegangen. Und viele, subhanallah, dadurch, dass es verloren gegangen ist, wollten es wiederbeleben und haben das so oft gesagt, ohne Bedeutung nachzudenken. Bis aus La ilaha illallah Allah, Allah oder Hu geworden ist. Also er und Allah, Allah geworden ist. Und sie sagen, das ist Dhikr. Möge Allah uns vor dieser Sache bewahren. jeden Fall, der Sheikh sagt, وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَهِيَ الْأُرْوَةُ الْوُثْقَى وَهِيَ الَّتِي جَعَلَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي إِقَبِهِ لَعَلَّهُمْ فِي أَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Er sagt, das ist das Wort von Taqwa und das ist das feste Band und das ist das Wort, das Ibrahim a.s. für seine Nachkommenschaft hinterlassen hat, als Erbe sozusagen, hat er hinterlassen, auf dass sie zurückkehren vielleicht zu Allah. Natürlich, alle Propheten sind mit La ilaha illallah Muhammad, La ilaha illallah gekommen. Aber Ibrahim a.s. speziell, hat das als ein Erbe gemacht. Als ein Erbe, das er weitergibt von Kind zu Kind, von Nachkommen zu Nachkommen. Und subhanallah, wenn wir sehen, das ist immer so geworden. Wir haben Ibrahim, Ishaq und Ismail und wir haben Jakob und von ihm kamen die ganzen jüdischen Propheten und von Ismail kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und all ihnen wurde das Wort La ilaha illallah vererbt sozusagen von Ibrahim a.s. Denn Ibrahim a.s. er wusste, wie gewaltig La ilaha illallah ist. Ibrahim a.s., derjenige, der gesagt hat, sagt La ilaha illallah, und die Leute haben gesagt, komm, ich schmeiß dich ins Feuer. Und er hat gesagt, was wollt ihr? Ihr könnt mir nichts anhaben. Und als sie ihn ins Feuer geschmissen haben und die Engel gekommen sind, man sagt, sollen wir dir helfen? Er sagt, ihr braucht mir nicht helfen. Ihr könnt mir nicht helfen. Ich will nur Allahs Hilfe. Er genügt mir. Subhanallah. Das Ibrahim a.s., wer von uns würde das machen? Ja? Wer von uns, wenn jemand ihm mit Schlägen droht, sagen wir schon, Achi, helf mir, anstatt wir sagen, ja Allah. Ja, subhanallah. Doch Ibrahim, er wurde ins Feuer geschmissen und die Engel kamen zu ihm, Jibril a.s. und so, die kamen zu ihm und sagten, sag ein Wort, wir machen die alle kaputt. Ja. Jibril mit seinem kleinen Teil von seinen Flügeln dreht er die Welt um, wenn er will. Ja. Er sagt, ihr, lass mal. Aber Allah, ja, ich will Allah haben. Ja. Denn er wusste, was La ilaha illallah ist. Er hat darauf vertraut, denn er war aufrichtig und er war gottesfürchtig und er hat daran festgehalten. Subhanallah. Wie der Sheikh sagt, es ist die Trennung zwischen Kufr und zwischen Islam. Und deswegen ist es eine Pflicht. Es ist eine Pflicht für jeden Muslim, das La ilaha illallah, dieses Wort von La ilaha illallah zu lernen. Und wir haben jetzt die Namen davon kennengelernt, subhanallah. Doch Wir müssen auch wissen, was La ilaha illallah ist, was dahinter steckt. Und der Sheikh sagt hier, وَلَيْسَ الْمُرَادِ قَوْلُهَا بِاللِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَهَا مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَهَا. Er sagt, gemeint mit La ilaha illallah ist nicht, dass du einfach nur das mit der Zunge aussprichst, ohne zu wissen, was das bedeutet. Und wir haben jetzt ungefähr La ilaha illallah erklärt. Und Die Gelehrten haben einige Sachen bezüglich dessen erklärt, was das Wissen beinhaltet von La ilaha illallah. Und was wir darüber wissen müssen. Es ist ganz wichtig, dass wir La ilaha illallah lernen, die Bedeutung davon und danach die Taten folgen, sozusagen. Und wir haben das, glaube ich, mal erwähnt gehabt, ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir haben Bedienungen von La ilaha illallah, also sozusagen das Wissen über La ilaha illallah, die Aufrichtigkeit, die Liebe, die Akzeptanz und so weiter. Die Gelehrten haben 7 dazu erwähnt. Ich werde das inshallah nachher nochmal erwähnen. In einem schönen Gedicht haben sie das zusammengefasst. Auf jeden Fall, der Unterschied von Ahle Sunnah wal Jama'ah und zu den anderen Sekten ist, dass wir zu La ilaha illallah Taten folgen lassen. Und ich erwähne das immer wieder. Weil zum Beispiel die Sekte von Murji'a, die sagen, La ilaha illallah reicht, ohne Taten zu folgen lassen. Ja? Die Sekte von der Murji'a, die sagen, wenn du sagst, La ilaha illallah mit der Zunge, das reicht, du musst keine Taten machen, das bringt dich ins Paradies. Sowieso bei denen, dein Iman ist so wie Iman von Abu Bakr und von Propheten und Jibril, ja? Das ist das Gleiche. Die sagen, der Iman ist ein Ganzes. Das Gleiche haben wir auch auf der anderen Seite von den Khawarij. Die sagen, dein Iman ist Ganzes. Ja, wenn du eine Sünde machst, du hast, verlierst ihn. Aber Ahle Sunnah wal Jama'ah, der Iman sinkt und steigt. Je nach was? Worten und Taten. Deswegen sind die Taten sehr wichtig. Denn wenn du, und wir kennen das alle, wir können das alle bestätigen. Wenn wir eine ganze Weile bisschen unseren Iman vernachlässigen, wenn wir nicht Koran lesen, wenn wir nicht zu Unterrichten gehen, wenn wir mehr mit Dunya beschäftigt sind, was passiert? Unser Iman sinkt, weil unsere Taten von zu La ilaha illallah weniger werden. Unsere Taten zu La ilaha illallah werden weniger. Und deswegen sinkt unser Iman. Und er steigt durch gute Taten. Ja, durch Taten von La ilaha illallah. Das ist eine Bestätigung dazu, dass zu La ilaha illallah Taten folgen müssen. Also jemand, der sagt, ich sage La ilaha illallah, das reicht und ich bin gut im Herzen, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das wird dir nichts bringen. Denn das Erste, was gefragt wird am jüngsten Tag, ist nicht, hast du La ilaha illallah gesagt? Das wird gar nicht gefragt. Die Leute werden von vorab schon absortiert. Die, wo nicht Muslime waren, die werden weggeschmissen. Das Erste, was gefragt wird, ist, hast du gebetet? Wie war dein Gebet? War es vollständig? Guck mal, eine Tat wird von dir verlangt. Das Erste, was danach gefragt wird, wenn du auferstanden bist, wenn die Abrechnung anfängt, das Erste, was gefragt wird, ja, wie war dein Gebet? War es vollständig? Machen wir weiter. War nicht? Müssen wir von anderen Sachen nehmen. Reicht es nicht? Geh erstmal deine Schuld bezahlen. Bevor irgendetwas anderes von deinen guten Taten und deinem guten Herzen geguckt wird, das Gebet, eine Tat, wenn das nicht vollständig ist und du hast nicht genügend Sunnah oder freiwillige Gebete, um das zu vervollständigen, dann gehst du erstmal deine Schuld bezahlen, kommst wieder und dann geht weiter deine Abrechnung. Subhanallah. Du musst aufpassen. Jemand, der sagt, La ilaha illallah, es zu sagen, es reicht, der hat kein Wissen darüber. Der hat kein Wissen darüber. Subhanallah. Und für uns eine Tat natürlich ist auch, dass wir die großen Sünden unterlassen. Dass wir die großen Sünden unterlassen und die kleinen Sünden wird Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Schaut mal, wenn jemand eine große Sünde macht, dann braucht er eine Reue dazu, er braucht Taube dazu, um diese Sache zu bereuen. Und kleine Sünden, die werden gelöscht mit Taten. Von Gebet zu Gebet löscht deine kleinen Sünden. Von Wudu zu Wudu löscht deine Sünden. Subhanallah. Wird einfach so gelöscht. Du betest Allah, gelöscht. Du kommst hier, du bist jetzt hier in diesem Unterricht, wir sitzen in einem Garten, vom Paradiesgarten. Und wenn wir wieder aufstehen, ja, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe ihnen vergeben. All ihre Sünden, kleine Sünden. Einfach so, weil du bist jetzt hier gesessen, du hörst ein bisschen, schläfst vielleicht ein bisschen noch ein, so, nickst so ein, betest so. Also deine Sünden sind vergeben, einfach so. Das ist die Barmherzigkeit von Allah. Subhanallah. Aber warum? Weil du hast eine Tat gemacht, du hast dich hierher bewegt. Du wolltest La ilaha illallah praktizieren. Subhanallah. Du wolltest wissen, was La ilaha illallah ist. Das ist der Unterschied zwischen den Sekten und das ist der Unterschied zwischen Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und deswegen, diese Regel muss ein Talibul Ilm wissen und auch muss ein jeder wissen. Dass La ilaha illallah muss mit dem Herzen bestätigt, mit der Zunge gesagt und mit den Körperteilen gehandelt werden. Wenn diese Sachen nicht stimmen, dann ist La ilaha illallah nicht vollständig. Und wenn deine Säule nicht vollständig ist, dann zerbröckelt sehr leicht das Haus, was du drauf baust. Subhanallah. Dann sagt der Sheikh hier weiter, فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَّارِ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Der Sheikh sagt hier, selbst die Heuchler, wie ich das euch erwähnt habe, sagen La ilaha illallah, aber sie sind am jüngsten Tag im unteren Stufe als die Kuffar. Subhanallah. Die Kuffar, die werden gar nicht angehört, die kommen direkt ins Feuer. Und die bekommen eine Stufe, man sagt, die Hölle hat 7 oder 8 Stufen. Sagen wir mal, sie kommen in die 7. Stufe. Die Heuchler, die kommen eine Stunde unter die Kuffar. Die sind schlimmer. Subhanallah, schaut mal. Weil die sagen etwas, sie handeln danach, aber ihr Herz ist nicht dafür. Sie wollen den Islam von innen zerstören. Sogar am jüngsten Tag, wenn die Gläubigen laufen und sie laufen mit ihnen, aber die haben kein Licht. Die Gläubigen bekommen Licht und sie laufen über die Brücke und sie wollen auch mitlaufen. Die sagen, wartet, wir wollen mit euch laufen, wir wollen mit euch gehen. Dann sagen die, geht da hinten gibt es Licht, könnt ihr bekommen. Dann drehen die sich um, die wollen Licht holen. Und dann wird zwischen ihnen eine Tür, eine Mauer gemacht. Die sagen, hey, was ist los? Warum lässt du uns nicht durch? Dann wird zu ihnen gesagt werden, so wie ihr diese Leute veräppelt habt, so veräppeln wir euch an diesem Tag. Ihr habt getan, als ob ihr Muslime wärt. Ihr habt getan, als ob ihr Gläubige wärt. Und jetzt kostet die Strafe, die ihr bekommt. Allah sagt hier, fi darkil asfali min an-nar, also im tiefsten, schlechtesten, im gewaltigsten, schmerzhaftesten, das kann man fast gar nicht übersetzen, vom Feuer, im schlimmsten Feuer, was es gibt, tiefer als die Kuffar. Ja, muss man vorstellen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah mir Fürsprache gewährt, für meinen Onkel, dann bekommt er, er kommt nicht aus dem Feuer raus, weil er ist aus Kufr gestorben, dann bekommt er die leichteste Strafe in der Hölle. Und wisst ihr, was die leichteste Strafe ist im Feuer? Er sagt, unter seine Füße waren glühende Steine gebunden, so dass sein Gehirn brennt. Das ist die leichteste Strafe in Hölle. Also stell dir vor, du kriegst glühende Kohle, so dass es durch den ganzen Körper dein Gehirn sich verbrennt. Normalerweise verbrennen die Körperteile oder so, oder Füße. Und das nicht einfach so, nicht du bist dann tot, nein. Allah sagt, und wir geben ihnen neue Haut und dann neue Haut und neues Leben und nochmal, die ganze Zeit. Und das ist die leichteste Strafe. Wie ist es, wenn du am tiefsten bist? Wie ist es, wenn du schlimmer als der Kuffar bist, subhanallah? Möge Allah es bewahren. Diese Heuchler, die den Islam zerstören werden, subhanallah. Wie Allah subhanallah sagt auch in einem Sura, es gibt eine Sura, die heißt die Heuchler. Er sagt, und wenn die Heuchler zu dir kommen, Allah sagt zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und das ist eine gewaltige Sache, und wenn die Heuchler zu dir kommen und sagen, wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist, die Heuchler kommen, die sagen, wir bezeugen, wir glauben an Allah und wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist, dann sagt Allah, Allah weiß, dass du sein Gesandter bist. Allah hat dich auserwählt. Allah weiß, dass du sein Gesandter bist. Und dann sagt Allah, und Allah bezeugt, dass die Heuchler Lügner sind. Subhanallah. Allah bezeugt, dass die Heuchler, vor ihnen, die kommen, kommt direkt für Offenbarung. Und Allah bezeugt, dass die Heuchler Lügner sind. Sie lügen. Sie sagen etwas, was nicht in ihrem Herzen ist. Sie betrügen. Die Kuffar mindestens sind ehrlich, sagen, wir wollen nicht dran glauben. Ja, die sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Lass uns in Ruhe. Aber die sagen, ja doch, doch. Wir sind mit euch, wir wollen mit euch sein. Und dann verdrehen sie die ganze Zeit. Und Allah sagt, Allah bezeugt, dass die Heuchler Lügner sind. Subhanallah, wie gewaltig ist diese Sache. Wie gewaltig ist diese Sache, wenn Allah, subhanallah, wenn du kommst zum Gesandten Allahs, sagst, ja, ich bezeuge, dass du Gesandter Allahs bist. Und dann kommt Offenbarung und sagt, Allah bezeugt, dass ihr Lügner seid. Nicht irgendjemand. Allah, der Herr der Welt, bezeugt, dass ihr Lügner seid. Zu den Heuchlern, subhanallah. Subhanallah. Äußerlich Muslime, innerlich Kuffar. Deswegen sind sie im schlimmsten, im tiefsten Feuer. Doch wir Menschen können nur nach dem Äußerlichen handeln. Das ist sehr wichtig. Oder nach dem Äußerlichen urteilen. Also wenn jemand, wir können nicht urteilen, wir können nicht sagen, der oder der ist Heuchler, weil er eine Tat macht oder nicht macht. Oder weil er komische Sachen redet oder so. Solange er nicht eine Sache macht oder sagt, die ihn aus der Religion rausschmeißt, ist er für uns Muslim. Wir urteilen nach den äußerlichen Taten. Aber was dann am jüngsten Tag ist, ja, das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, so wie die anderen, wie ich euch erzählt habe, ja, die sagen, waren wir denn nicht mit euch? Sind wir nicht mit euch beten gegangen? Haben wir nicht mit euch gefastet? Waren wir nicht mit euch zu Durus? Haben wir nicht mit euch Gutes gegeben? Haben wir nicht mit euch Zakat gemacht? Und all diese Sachen. Doch. Ja, aber ihr habt euch selbst Fitna gemacht. Ja, ihr habt euch selbst der Versuchung unterlegt. Ihr habt euch selbst betrogen. Warum konntet ihr nicht ein bisschen aushalten? Ein paar Jahre, 50, 60, 70 Jahre. Was ist das schon? Ein paar Jährchen aushalten, ein bisschen Schmerz aushalten und dann das ewige Paradies. Das ewige Leben. Die ewige Jugend, wie manche wollen. Ja, die ewige Kraft. Ja, du willst ja heute gute Muskulatur und so, also gut aussehen. Paradies. Ein Schluck Wasser, dir geht's gut. Bevor wir ins Paradies kommen, gibt es zwei Gewässer. Das eine reinigt dich von innen, das andere von außen. Du trinkst daraus, dann du bist der Schönste, den es gibt. Ja? Jeder Einzelne. Ja, unglaublich, aber ist so, subhanallah. Jeder wird denken, ich bin der Schönste. Ja, und dein Inneres wird natürlich auch gereinigt, subhanallah. Deswegen müssen wir aufpassen und aufpassen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von den Heuchlern macht. Möge Allah uns bewahren. Von ihnen zu sein. Und der Sheikh erwähnt ja auch, er sagt, مَعَ كَوْنِهِمْ يُسَلُّونَ وَيَتَسَدُّقُونَ. Obwohl die Heuchler beten und fasten und Zakat geben und diese Sachen, trotzdem sind sie im Feuer. Guck mal. Ja, subhanallah, das ist schon gewaltig. Wenn du jemanden siehst, ist es eigentlich traurig. Wenn du jemanden siehst, der fastet und betet und macht und liest Koran und all diese Sachen und du sagst, MashaAllah, wie gut und wie schön. Du bist schon eifersüchtig auf den und am jüngsten Tag siehst du ihn im Feuer. Tiefsten Feuer. Das ist traurig, wir müssen aufpassen. Deswegen müssen wir immer wieder unser Herz, die Absichten erneuern. Wir müssen gucken, ob wir aufrichtig sind. Wir müssen gucken, ob wir gottesfürchtig sind. Und wir müssen gucken, ob wir an dem Wort La ilaha illallah festhalten, meine geehrten Brüder. Dann sagt der Sheikh hier weiter, ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداتها. Er sagt, aber die Bedeutung davon, also von La ilaha illallah, oder eine Bedeutung davon, ist das Kennen davon, was La ilaha illallah ist, und die Liebe zu La ilaha illallah und zu den Leuten von La ilaha illallah, und das Hassen von dem Gegenteil und das Hassen von den Leuten, die nicht von La ilaha illallah sind, sozusagen. Also, dass wir die Leute, die Muslime, die Gläubigen lieben und die Nicht-Muslime und die Leute, die Kufr machen, die Kuffar sind, dass wir sie hassen. Aber wir hassen sie nicht, weil er so aussieht. Wir hassen sie nicht, weil er eine andere Hautfarbe hat. Wir hassen sie nicht, weil er eine andere Nationalität hat. Wir hassen sie, weil sie das größte Unrecht tun gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das größte Unrecht, was es auf der Welt gibt. Weil viele sagen immer, ja, aber der ist doch ein guter Mensch und der ist doch gut und das ist doch alles tiptop, alles ist in Ordnung. Ja, alles ist in Ordnung. Aber Allah hat mehr Anrecht auf alles andere. Deswegen ist für uns ein Muslim, der La ilaha illallah kennt und weiß, was es ist und er bestätigt das. Aber er ist schlecht vom Charakter, schlecht vom Benehmen und er ist ganz schlecht. Aber ein Kafir, der gut ist und gute Taten sogar macht und gutes Benehmen hat, dieser Muslim ist besser bei uns als dieser Kafir. Warum? Weil dieser Kafir macht das größte Unrecht, aber dieser Muslim macht das nicht. Er macht kleinere Unrechte, die er gegenüber sich selbst macht. Weil dieses Unrecht, der Schirk, ist Unrecht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er Schirk niemals vergeben wird, wenn du damit stirbst, wenn du Allah hat das beigesetzt. Wenn du damit stirbst, er wird dir niemals vergeben. Aber alles andere vergibt er, wie man will. Du hast gemordet, kann vergeben. Sinne gemacht, kann vergeben. Sinne genommen, kann vergeben werden. Ja? All diese großen Sünden, kann vergeben werden. Aber dass du Allah hat das beigesetzt, niemals. Niemals kann dir vergeben. Du kannst auch nicht sagen, ja, jetzt glaube ich, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist die Prüfung vorbei. Jetzt hast du schon gesehen, die Wahrheit. Da wirst du nicht mehr zurückgebracht. Deswegen musst du jetzt schon dran glauben und danach handeln. Subhanallah. Und deswegen, das ist, um das richtig zu verstehen, also nicht, dass wir hingehen, und sagen, wir hassen euch alle. Ja, und diesen Hass, und diesen so Hass. Nein. Wir wollen das Gute für die Menschen. Ja, wir laden sie ein zum Islam, wir machen und so. Wenn die nicht wollen, wir hassen sie. Ja, mit unserem Herzen. Ja, wir hassen sie. Ja, und wir sagen auch, ja, wir brauchen uns auch in diesen Sachen nicht zu schämen. Ja, wir sagen, nein. Und, weil die sagen zu uns auch, nach ihrer Meinung sind die auch Kuffar, ja, die Christen und die Juden zum Beispiel. Und nach unserer Meinung, wer sagt, La ilaha illallah, dran glaubt und danach handelt, kommt ins Paradies. Wer nicht, dann kommt zu anderer Stelle, kommt andere Baustelle. Es gibt nur Hölle oder Paradies am jüngsten Tag. Es gibt keine andere Möglichkeit, wo du hingehen kannst. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das Wort La ilaha illallah zu kennen. Und die Gelehrten haben, wie ich das vorhin erwähnt habe, sie haben 7 Bedingungen für La ilaha illallah erfasst. Und sie haben es in einem Gedicht zusammengefasst. Ich sage es kurz auf Arabisch. Sie haben gesagt, Ilmun, Yaqinun, wa Ikhlasun, wa Sidquka ma'a, Mahabbatun, wa Inqiyadun, wa Al-Qabulu laha. Also, dass du sagst, ich habe das mal versucht zu übersetzen, ja, so dass ich reimt, Wissen, Gewissheit und Aufrichtigkeit und deine Wahrhaftigkeit damit, Liebe, Ablehnung und die Akzeptanz dafür. Also dass du hast das Wissen über La ilaha illallah an erster Stelle. Dass du hast das Wissen von La ilaha illallah, was es bedeutet. Und das nehmen wir gerade durch. Dass du Gewissheit hast bei La ilaha illallah. Dass du weißt, dass es die Wahrheit ist, die Gewissheit da ist. Und dass du aufrichtig bist, wie wir das gerade schon erwähnt haben. Dass du aufrichtig bist und dass du wahrhaftig bist von La ilaha illallah. Nicht einfach so sagst. Und deine Liebe zu La ilaha illallah. Deine Liebe zu Allah und deine Liebe zu den Leuten von La ilaha illallah. Und die Ablehnung von den Leuten, die nicht dafür sind. Und die Akzeptanz natürlich von La ilaha illallah. Und ein anderer Sheikh hat noch was dazugefügt. Eine 8. Kategorie, wo er sagt, den Kufr zu allem, was außer Allah angebetet wird und so. Und so muss La ilaha illallah sein. Also dass du sozusagen, er hat eine 8 Regel hinzugefügt und gesagt, den Kufr zu allem, also die Ablehnung von allem, was außer Allah angebetet wird. Ja, sei es ein Mensch, ein Prophet, ein Engel, egal wer angebetet wird, ja, wir machen Kufr darauf. Also Kufr bedeutet, weil manche beten Isa a.s. Heißt nicht, dass wir den Isa a.s. zu Kafir erklären, ja, ganz wichtig. Das werden wir inshallah in einem Vortrag erklären von Ma'na von Tagut, was das ist, werden wir inshallah auch noch machen. Aber wir lehnen das ab, dass sie ihn anbeten. Wir lehnen ab, dass sie Isa alaihi salam anbeten. Wir lehnen die Tat ab, das ist ganz wichtig. Und natürlich, wir lehnen das ab, was sie sagen und was sie tun gegenüber Isa alaihi salam. Dann sagt der Sheikh hier weiter, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا. Wie der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat, wer لا إله إلا الله aufrichtig sagt. Oder in einer anderen, wo für Riwaya خالصا من قلبي, aufrichtig von seinem Herzen. Wo für Riwaya صادقا من قلبي, also wahrhaftig von seinem Herzen, in einer anderen Überlieferung. Wo für Hadith oder in noch einer anderen Überlieferung, من قال لا إله إلا الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونَ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ. Er sagt, wer la ilaha illallah sagt und ablehnt, was neben Allah angebetet wird. Immer dieses Ablehnen, Bestätigen. Ablehnen, Bestätigen ist sehr, sehr wichtig, diese Kombination. Dass wir ablehnen, dass jemand oder neben Allah angebetet wird. Also jemand außer Allah oder neben Allah angebetet wird. Und dass wir nur die Anbetung Allahs bestätigen. Das ist sehr, sehr wichtig, immer diese Kombination. Dass wir das verstehen. Und dass wir nicht... Und diese Sache bestätigt auch, dass Taten folgen müssen. Dass Taten folgen müssen. Also es kann nicht sein, dass du sagst, ja, ich sage La ilaha illallah, ich glaube dran, aber du betest trotzdem ein Grab an. Diese Sache funktioniert nicht. Du betest trotzdem, gehst zu einem Toten und sagst, ja, Sheikh, gib mir so und so, oder du, Toter, so und so, gib mir das und das. Funktioniert nicht. Das heißt, du musst eine Tat machen, was diese Tat, von dieser Tat entfernen und zu der Tat kommen, Allah allein anzubeten. Das bestätigt das, dass zu La ilaha illallah nicht nur Wort und Herz gehören, sondern auch Taten gehören. Und die Taten müssen auch entsprechend der Worte sein, dass du nicht jemand anbetest außer Allah und dass du Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetest. Und er sagt hier weiter, إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحَدِيثِ أَدَّالَ عَلَى جَهَالَةِ أَكْثَرُ النَّاسِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ. Er sagt, und es gibt noch viele andere Hadithe, was zeigt, wie unwissend die meisten Leute über diese Aussage von La ilaha illallah ist. Denn viele Menschen sind unwissend bezüglich der Shahada. Und subhanallah, heutzutage ist Katastrophe geworden. Möge Allah es bewahren. Also heutzutage denken viele Leute, es reicht La ilaha illallah zu sagen. Selbst, subhanallah, der Sheikh, der das erklärt hat, subhanallah, er sagt, selbst Gelehrte, die in Fiqh sind, oder in Sprache, oder in Hadith, oder in anderen Wissenschaften, sie haben die Bedeutung von La ilaha illallah von Tauhid nicht verstanden. Weil sie geben nicht genug Aufmerksamkeit diesen Sachen. Die sagen, ja, ist ja kein Problem, La ilaha, einfach sage mit Herz. Nein, nein, nein. Das reicht nicht einfach nur so sagen, La ilaha illallah mit Herz. Nein, du musst ganz genau wissen, was es ist. Weil wenn du weißt, was La ilaha, ganz genau, du hast inshallah keine Probleme. Ja? Dann, wenn du das richtig verstehst und verinnerst und jemand kommt dir mit einer Tat, du sagst, warte, irgendwas stimmt da nicht. Allein nur von deinem Gefühl. Weil dein Gefühl ist richtig mit La ilaha illallah verbunden. Du sagst, irgendwas stimmt mit dieser Tat nicht. Warte, lass mich mal gucken. Ja, dass du dich von dieser Sache dann entfernst. Und subhanallah, selbst einige Gelehrte haben diese Tauhid oder haben diese Tauhid nicht ernst genommen und sind dann leichtsinnig gewesen, aber trotzdem haben sie nicht jetzt den Weg von Ahl Sunnah verlassen, aber er will damit hier sagen, dass wir unser Augenmerk an allererster Stelle an Tauhid richten müssen und nicht auf das, nicht an irgendwas anderes. Bevor wir irgendetwas anderes lernen, bevor wir irgendetwas tun und machen, müssen wir La ilaha illallah richtig verstehen. Und subhanallah, es gibt viele Sekten, subhanallah, viele Sekten, die sagen, ja, wir bezeugen doch, dass La ilaha illallah sagt, dass Allah der Schöpfer ist, dass Allah der Macher ist, dass Allah der Tuer ist und so weiter. Und das. Und sagen, das reicht doch, das macht uns doch zu Muslimen. Wir sagen, nein, nein. Denn Tawhid al-Rububiyyah, also den Monotheismus in der Herrschaft, haben schon die Mushrikin zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht. Die haben auch schon gesagt, wenn wie Allah sagt im Koran, frag sie, wer bringt den Himmel runter, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, wer macht dies und das und all diese Sachen. Die sagen, Allah. Ja, warum betet ihr denn die anderen an? Warum macht ihr diese Götzen anbeten? Deswegen haben sie gesagt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sagt La ilaha illallah, sagt, willst du dann aus unseren Göttern einen einzigen Gott machen? Denn die wussten, was es heißt, weil sie hätten es auch einfach sagen können, okay, wir sagen La ilaha illallah, lass uns in Ruhe. Aber die wussten, wenn sie sagen, müssen Taten folgen. Deswegen haben sie es nicht gesagt, subhanallah. Aber heutzutage, wir sagen es und keine Taten folgen. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, subhanallah. Möge Allah uns bewahren vor dieser Angelegenheit. Und ich mache inshallah schnell, wir sind gleich fertig. Er sagt, فَعَلَمْ أَنَّ هَذِي الْكَلِمَ نَفِي وَالْإِثْبَاتِ, wie wir schon gesagt haben, dass dieses Wort Ablehnung und Bestätigung ist. نَفِي الْإِلَهِيَ أَمَّا سِوَى اللَّهِ أما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. Er sagt, es ist Ablehnung von der Anbetung allem anderen was außer Allah von der Schöpfung. Guck mal, das ist ganz wichtig. Er sagt ja sogar von Muhammad صلى الله عليه وسلم, weil es gibt mal Leute, die beten Muhammad صلى الله عليه وسلم an. Die sind so verehrt, manche beten nicht mit der Gesandten, die beten Ali an. Ja, manche Hussein und was weiß ich, wenn die noch alles anbeten. Ja, manche beten Jibril an, manche beten Jinn an. Ja, man könnte auch sagen, okay, wenn du Jibril anbetest, gute Engel und so weiter. Manche beten Jinn an, manche beten Steine an, Tiere an. Ja, früher haben die Datteln angebetet und wenn sie Hunger haben, haben sie ihre Götter gegessen. Ja, wie irrsinnig ist das denn, subhanallah. Auf jeden Fall, Allah subhanallah sagt, betet Allah alleine an und gesellt ihm nichts bei. Betet Allah allein an und gesellt ihm nichts bei. Und nichts bedeutet hier gar nichts. Gar nichts. Weder Engel, noch Prophet, noch ein Rechtschaffener, noch ein Toter. Also, Toter verstehe ich sowieso nicht. Also, wenn du jemanden anbetest, der lebt, lebendig ist, der dir helfen kann. Ein Toter kann sich immer selber retten. Allah muss, oder Steine oder Götzen. Ja. Ich sage extra Steine. Guck mal, Buddha-Figuren. Findest du in jedem Laden als Schmuck. Ja, Buddha-Figuren als Schmuck. Mit nacktem Oberkörper und so, A'udhu Billah, wir sagen, bete den an. Oder irgendwelche Elefantenfiguren und so. Ja, na, wo kommt das? Wo kommt das? Du betest dich und wirfst dich vor ihm, der kann sich immer selber retten. Und dann siehst du in Filmen so und machen sie so, wenn sie anbeten und dann kommt du und du. A'udhu Billah. Ja, na, diese Steine, so wie Ibrahim a.s. das gemacht hat, und ich schließe ab, als er sie alle kaputt gemacht hat. Und hatte den Axt hatte den größten von ihnen gegeben. Und als sie dann zurückgekommen sind, die Leute, die waren verzweifelt. Wer hat unsere Götter getötet? A'udhu Billah. Wer hat deine Götter getötet? Ich dachte, das ist ein Gott. Ja, der Gott kann sich nicht selber wehren. Ja, wie soll er dir helfen? Wie soll er dich beschützen? Er sagte, der war es, der Große. Dann sagen die, der kann sich doch nicht bewegen, kann sich doch nicht. Ah, kann sich nicht bewegen, kann sich nicht helfen. Wie soll er die anderen zerstören? Wie soll er dann dir helfen? Subhanallah. Wie soll dieser Stein, diese Figur, dieser Tote dir helfen? Denk darüber nach, meine geehrten Brüder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir das richtig verstehen. Und inshallah, das nächste Mal machen wir da weiter, weil es geht noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt versucht, das schnell zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, das richtig zu verstehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Schirk und Bid'a und allen Sachen, die uns zu dieser Beigesellung führt, bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Wort La ilaha illallah verstehen lassen, dass es Aufrichtigkeit, dass es feste Handhabe ist, dass wir daran festhalten und dass wir es nie wieder loslassen. Und Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns damit ins Paradies führen. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.